Andacht vom 25.10.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Teich von Bethesda. Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind wieder einmal live. Wir sind live und wir leben. Okay, fangen wir mit ein bisschen Musik an, um den Leuten Zeit zu geben, in YouTube und in Instagram reinzukommen. Diese Musik mag ich sehr. Und ich kenne sogar die Songschreiber. Jonathan und Melissa Helser. Gute Leute. Sie waren sehr eng mit dem Dienst verbunden, zu dem wir in Amerika gehörten. Also hört das Lied an und genießt es. Oder singt einfach mit. Es heißt No Longer Slaves. Dieses Lied existiert auch auf Deutsch. Dort heißt es: Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst, ich bin ein Gotteskind. Wir brauchen dieses Lied heute. Überall auf der Welt gibt es Sklaven der Angst. Angst vor dem, was mit der Wirtschaft geschieht. Angst, was durch die Kriege passiert. Angst, was in der politischen Welt geschieht. Warum sollten wir Sklaven der Angst sein? Das macht keinen Sinn. Also genießen wir diese Musik. Ich proklamiere, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Nochmal guten Morgen an alle, die heute hier sind. Was machen wir heute? Ich werde mit euch über das sprechen, was ich heute Morgen gelesen habe. Heute Morgen und auch in den letzten Tagen habe ich Johannes 5 gelesen und darüber meditiert. Das ist eine interessante Geschichte. Jesus kommt an einen Ort, der Teich Bethesda heißt. Die meisten Leute kennen diese Geschichte. Das ist übrigens ein Ort, der in Israel wirklich existiert. Ich war dort. Jesus war also unterwegs und da ist dieser Teich. Die Bibel sagt, dass dort viele Kranke waren und von Zeit zu Zeit kam ein Engel herunter und bewegte das Wasser des Teiches. Und wer immer als erstes ins Wasser trat, war geheilt. Stell dir diese Szene vor. Da gibt es diesen Ort und was auch immer du für eine Krankheit hast, wenn du zur rechten Zeit ins Wasser steigst, dann wirst du garantiert geheilt. Du kannst der kränkste Mensch auf der Welt sein, alles wird geheilt. Krebs im Endstadium, Lähmungen, Blindheit, alles. Wenn der Engel das Wasser bewegte, wurde die erste Person im Wasser geheilt. Und nun geht Jesus dort vorbei und schau, was die Bibel sagt. Ich lese in der Passion in Vers 5. Unter den vielen kranken Menschen. Das heißt, es gab eine Menge von ihnen. Unter den vielen kranken Menschen war ein Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war. Seit 38 Jahren war dieser Mann ein Krüppel, das heißt, er konnte nicht gehen. Überleg dir das. Das heißt, seine Beine hatten keine Muskeln mehr. Wir wissen nicht, ob er von Geburt an gelähmt war, denn das steht dort nicht, aber wir wissen, dass er beinahe 4 Jahrzehnte gelähmt war. Warum war dieser Mann überhaupt dort? Wir können annehmen, dass er dort war, weil er hoffte, ins Wasser zu kommen, denn er sagte das sogar. Er sagte in Vers 7, dass er jedes Mal, wenn der Engel das Wasser bewegte, versuchte, dorthin zu gelangen, doch er schaffte es nie. Schau, was dort steht. Dieser kranke Mann sagte zu Jesus: Mein Herr, es gibt keine Möglichkeit, wie ich geheilt werden kann, denn ich habe niemanden, der mich ins Wasser hinunterlassen kann, wenn der Engel kommt. Der Mann hat also eigentlich alle Hoffnung verloren. Dennoch versucht er, geheilt zu werden, obwohl er die Hoffnung aufgegeben hatte. Diese Herzenshaltung haben so viele Leute. Sie denken, es besteht keine Chance, dass ich jemals erfolgreich sein kann. Und dennoch versuchen sie es weiter, obwohl sie bereits beschlossen haben, dass es nicht funktioniert. Wie viele Christen leben so? Ich kann nie frei von meiner Abhängigkeit werden. Schau nur, was der Mann sagte. Er sagte wörtlich, dass es keine Möglichkeit gibt, weil er jemand anderes braucht, der ihm hilft. Das heißt, er gibt anderen Menschen die Schuld dafür, dass er kein Wunder erlebt, weil ihm niemand hilft. Überleg dir das. Und dann fährt er fort: Sobald ich versuche, an den Rand des Teiches zu kriechen, springt jemand vor mir hinein. Wenn du ein Krüppel bist und versuchst zu kriechen, dann ziehst du dich wahrscheinlich mit den Händen vorwärts. So versucht er, in den Teich zu kommen. Doch wenn es einen tauben Mann gibt, der nicht hören, aber rennen konnte, dann ist er schneller als du. Auch ein Leprakranker kann noch laufen und ist schneller als du. Und eine Person mit Krebs ist ebenfalls schneller als du. Deshalb hatte dieser Mann in seinem Herzen beschlossen, dass die anderen schuld sind, dass er nicht geheilt werden konnte. Doch er versuchte es immer noch. Das verursacht eine so unbeschreiblich große Frustration in unserem Herz. Und genau so leben so viele Christen. Aber schau, was Jesus getan hat. Das ist so wunderbar. In Vers 6 steht: Als Jesus ihn dort liegen sah, wusste er, dass der Mann seit langer Zeit gelähmt war. Das heißt, als Jesus vorbeiging, musste er noch nicht einmal fragen: Hey, wie lang bist du hier? Kamst du gestern, letzte Woche oder letztes Jahr? Wir wissen nicht, wie Jesus das wusste, das steht hier nicht, aber es war kein Geheimnis für ihn. Vielleicht hatte er ein Wort der Erkenntnis, vielleicht eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Es könnte auch sein, dass andere ihm davon berichtet hatten, oder vielleicht war es auch etwas Offensichtliches, wir wissen es nicht. Aber eine Sache wissen wir, dass Jesus es wusste. Wenn du auch nur ein bisschen Mitleid mit Kranken hast und jemanden siehst, der schon sehr lange krank ist, und das nicht nur irgendwo, sondern an einem Ort, an den Menschen gehen, um geheilt zu werden, würdest du dann dem Mann nicht helfen wollen? Und wenn du weißt, dass der Mann geheilt wird, wenn man ihn ins Wasser wirft, sobald der Engel das Wasser bewegt, was würdest du dann netterweise tun? Schon aus Freundlichkeit würde man doch zu dem Mann gehen und sagen: Hey, hör zu, ich bin ein starker Mann, ich bin Zimmermann und ich habe bei meiner Arbeit jahrelang schweres Holz getragen, deshalb bin ich stark. Also mach dir keine Sorgen, ich werde dich in dem Moment ins Wasser werfen, in dem der Engel das Wasser bewegt. Dann wirst du geheilt werden. Das wäre freundlich. Und genau darauf hat der Mann offensichtlich gewartet, denn er sagte: Ich habe niemanden, der mich ins Wasser bringt. Das heißt, er wollte jemanden. War es offensichtlich, dass der Mann tatsächlich geheilt werden wollte? Ich denke schon. Doch was machte Jesus? Als Jesus ihn dort liegen sah, wusste er, dass der Mann seit langer Zeit gelähmt war. Und Jesus sagte zu ihm: Sehnst du dich wirklich danach, gesund zu werden? Das hört sich ziemlich unfreundlich an, oder nicht? Nein, denn Jesus muss manchmal unfreundlich zu dir sein, um dein Herz zu offenbaren. Erinnere dich. Jesus wird immer wieder unseren Verstand beleidigen, um unser Herz zu offenbaren. Wenn wir nur diese einfache Lektion lernen könnten, all unsere Reaktionen auf etwas zeigen unser Herz. Es hat nichts mit den Menschen zu tun. Alle Reaktionen, die wir auf sämtliche Umstände zeigen, haben mit unserem Herzen zu tun. Und unser Herz zeigt sich auch dadurch, wie wir auf die Fragen von anderen Menschen antworten. Wenn wir nur lernen könnten, den ganzen Tag in den Spiegel unseres eigenen Herzens zu schauen, wir würden andere Menschen werden. Wir würden so viel mehr im Sieg von Jesus leben. Wir würden Tag für Tag verändert werden. Wir würden immer mehr wie Jesus werden und viele von uns würden sowohl in ihrem Herzen als auch körperlich geheilt werden. Überleg dir, was Jesus getan hat. Mein Herr, möchten Sie wirklich tatsächlich gesund werden? Das war beleidigend. Warum denkst du, dass ich hier an dem Ort liege, an dem Menschen geheilt werden? Denkst du, dass ich hier bin, weil ich in den Himmel starren will? Aber Jesus ging es nicht darum, eine Information zu erhalten. Jesus wollte dem Mann sein eigenes Herz zeigen. Er wollte noch nicht einmal selbst das Herz des Mannes erkennen, denn Jesus kennt die Gedanken in den Herzen der Menschen, sagt die Bibel. Aber der Mann kannte sein Herz nicht. Die Bibel sagt, er lag auf einem Bett, einer Art ausgerollten Matte. Die Antwort, die der Mann auf die Frage von Jesus gab, zeigte etwas von seinem Herzen. Sie zeigt, dass er in Wirklichkeit nicht nur verkrüppelt auf einem Bett lag. In Wirklichkeit lag er verkrüppelt auf einem Bett aus Entschuldigungen. Halt mal, Reinhard, was für Entschuldigungen? Hab doch ein bisschen Mitleid mit dem Mann. Ich glaube, dass er tatsächlich auf einem Bett aus Entschuldigungen lag und gefangen in Selbstmitleid war. Warum glaube ich das? Schau, Jesus stellte ihm eine einfache Frage und fragte: Sehnst du dich wirklich danach, gesund zu werden? Doch der Mann beantwortete die Frage von Jesus nie. Daniel, willst du am Sonntag wirklich Fallschirmspringen gehen? Ja. Er will. Also geht er am Sonntag, Fallschirmspringen. Schau, ich habe eine direkte Frage gestellt und Daniel hat sie mir beantwortet. So funktioniert das eigentlich. Aber der Mann hat die Frage, die Jesus ihm stellt, gar nicht beantwortet. Warum sagt er nicht: Jesus, natürlich will ich gesund werden, deshalb bin ich doch hier, bitte tu etwas für mich. Jesus fragte nicht: Hey, hast du jemanden, der dir ins Wasser hilft, wenn der Engel das Wasser bewegt? Er fragte: Möchtest du wirklich geheilt werden? Ach, weißt du, ich habe niemanden, du weißt ja gar nicht, wie mein Leben ist. Die anderen sind schneller als ich, niemand interessiert sich für mich. Meine Mami hat mich abgelehnt, mein Papa hilft mir nicht ins Wasser, meine Brüder sind zu sehr damit beschäftigt, ihre eigene Karriere aufzubauen. Keiner hilft mir. Deshalb liege ich seit 38 Jahren hier und ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens hier liegen. Warum hat der Mann die Frage nicht beantwortet, die Jesus ihm gestellt hat? Denn Jesus hat die Frage ja nicht gestellt, um Informationen zu bekommen, denn die Antwort war offensichtlich. Im nächsten Kapitel macht Jesus übrigens dasselbe. Wusstest du das? Im nächsten Kapitel gab es eine große Menschenmenge und sie hatten nichts zu essen und Jesus stellt wieder eine Frage. Philippus, woher bekommen wir Essen für all diese Menschen? Wieder stellt Jesus keine Frage, um eine Information zu bekommen. Er wusste es. Die Bibel sagt wörtlich, dass Jesus bereits wusste, was er tun würde. Er stellte die Frage, um das Herz von Philippus zu überprüfen. Jesus ging also umher und stellte Fragen, die unser Herz offenbaren. Was für einen fantastischen Jesus wir haben wir. Warum ist das so fantastisch? Hör zu, dieser Mann liegt seit wer weiß wie langer Zeit dort und er hat noch nicht einmal erkannt, was in seinem Herzen vorgeht. Denn niemand hat ihm geholfen, es zu sehen. Siehst du, das, was wie eine Beleidigung von Jesus aussah, war in Wirklichkeit freundlich. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Jeder einzelne Umstand, jede Frage, jede Situation, durch die du gehst und in der du gerade bist, kann dich entweder zu einer besseren Person machen, weil du erkennst, was in deinem eigenen Herzen vorgeht, sodass du es verändern kannst. Oder es kann dazu führen, dass du eine bittere, zornige Person wirst. Zornig auf die Welt, zornig auf Gott, zornig auf die Menschen um dich herum, zornig auf deinen Vater und deine Mutter, die nicht nett zu dir waren, zornig auf deine Frau und so weiter. Als ich heute Morgen Debbie das erste Mal sah, sagte ich zu ihr: Liebling, ich muss wirklich mit dir reden. Ist es okay, wenn ich schnell mit dir rede? Sie musste früh aufstehen und einkaufen gehen, damit sie für die Leute in unserem Haus kochen kann. Und wenn sie es eilig hat und auf die Dinge fokussiert ist, die sie erledigen muss, wird sie nicht gern gestört. Doch ich habe beschlossen, sie zu stören. Ich stoppte sie also und sagte zu ihr: Liebling, ich muss wirklich mit dir reden, hast du Zeit für mich? Sie unterbrach sich und sagte: Okay, was möchtest du sagen? Ich sagte: Alles Gute zum 36. Hochzeitstag. Oh, es ist unser Hochzeitstag heute. Schönen Hochzeitstag. Sie hat tatsächlich vergessen, dass es unser Hochzeitstag war. Haha, es war zu früh für sie. Wisst ihr, normalerweise vergessen Ehemänner den Hochzeitstag, doch ich vergesse unseren nie. Aber Debbie hat ihn schon ein paar Mal vergessen. Aber schau, Debbie hätte auch so reagieren können. Hey, warum musst du gerade jetzt mit mir reden? Lass mich, ich bin zu beschäftigt, das ärgert mich jetzt wirklich. Dann hätte meine Frage, kann ich mit dir reden, nichts anderes gemacht, als ihr Herz zu offenbaren. Debbie offenbarte ihr Herz, indem sie auf meine Frage antwortete: Natürlich kannst du mit mir reden. Erinnere dich immer, die Fragen, die Jesus dir stellt, haben nichts damit zu tun, dass er Informationen bekommen möchte. Dieser Mann lebte also mit Entschuldigungen. Dieser Mann lebte mit Selbstmitleid. Dieser Mann war so überzeugt davon, ein Opfer zu sein. Ein Opfer der Umstände. Ein Opfer von Menschen, die nicht da waren, um ihm zu helfen. Ein Opfer von Mama und Papa, die nicht da für ihn waren. Ein Opfer von anderen selbstsüchtigen Menschen, die sich immer an ihm vorbeidrängten. Warum sagte der Mann nicht: Ja, Jesus, ich möchte wirklich geheilt werden? Erinnere dich, wenn Jesus dein Herz offenbart, geschieht das zu deinem Besten. Siehst du, der Mann dachte, er sei dort, um geheilt zu werden, doch in Wirklichkeit steckte er schon seit langem fest. Weißt du, was mir diese Situation zeigt? Dass wir mit unserer religiösen Routine weitermachen können, auch wenn wir bereits keine Hoffnung mehr haben. Der Mann sagte: Hör zu, es gibt keine Chance, dass ich geheilt werde. Aber warum war er dann immer noch dort? Er sagte: Jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegt, krieche ich dorthin, aber jemand ist immer schneller als ich. Wenn der Mann bereits wusste, dass er keine Chance hatte, warum war er immer noch dort? Warum ist er nicht weggegangen und hat gebettelt wie die anderen Kranken, die da draußen waren und bettelten? Er hatte also keine Hoffnung mehr, aber er machte mit seiner Routine weiter. Das bringt unser Herz durcheinander, Leute. Überlegt nur, wie viele Christen seit 20 Jahren dasselbe Gebet beten. Sie haben keinen Glauben mehr, dass das Gebet beantwortet wird, und dennoch beten sie weiter. Für mich ist dieser Mann ein Bild für Religion, ein Bild für eine Opfermentalität, ein Bild für Selbstmitleid, ein Bild für Selbstzentriertheit ohne Hoffnung. Doch als Jesus kam, änderte sich alles. Aber erst, nachdem er zuerst sein Herz konfrontiert hatte. Siehst du, Jesus hätte auch hingehen und sagen können, hey, ich bin hergekommen, um dich zu heilen, sei geheilt. Er hat ihn tatsächlich geheilt, aber zuerst musste er sein Herz konfrontieren. So viele von uns wollen ihre Heilung, ohne dass dabei ihr Herz konfrontiert wird. Doch das hilft uns nicht. Überleg dir das. Ich erinnere mich, dass ich einmal für eine Person gebetet habe, die drei verschiedene Krankheiten hatte. Eine Schulter, die so kaputt war, dass sie nicht beweglich war. Chronische Magenprobleme, wenn ich mich richtig erinnere, waren es sogar Magengeschwüre und einen vollkommen kaputten Rücken. Das war in Europa vor langer Zeit. Ich legte meine Hände auf die Person, um für sie zu beten. Und in diesem Moment sagte der Heilige Geist zu mir, diese Krankheiten sind nicht das Problem, es gibt Herzensthemen, die das eigentliche Problem sind. Diese Frau ist so voller Unvergebenheit und Bitterkeit, dass dies ihre Gesundheit zerstört. Ich dachte, Herr, ich will das nicht sagen. Ich möchte das nicht zu einer Frau sagen, die völlig verzweifelt ist und zu mir kommt, weil sie geheilt werden will. Ich möchte ihr nicht sagen, dass du gesagt hast, sie ist voller Unvergebenheit und Bitterkeit. Das ist doch nicht nett. Ich kann nicht so unfreundlich zu Menschen sein, die verzweifelt sind und geheilt werden wollen. Ist es nicht merkwürdig, dass wir nett sein wollen, ohne den Menschen dabei wirklich zu helfen? Jesus macht das nicht. Jesus will an die Wurzel des Problems gehen, nicht einfach nur nett sein, denn Nettigkeit hilft uns oft nicht weiter. Wenn du dein Herz siehst und es änderst, das hilft dir immer weiter. Jesus ging in der Geschichte also direkt an die Wurzel des Problems. Aber der Mann antwortete nicht. Er offenbarte sein Herz, indem er sagte, »Ach, ich habe niemanden, ich Armer!« Als ich damals für diese Frau betete, sagte ich zum Herrn, »Okay, Herr, ich werde gehorchen. Ich werde ihr offenbaren, was in ihrem Herz ist. Aber kannst du mir bitte helfen?« Es ist wirklich lustig, wie meine Beziehung mit Jesus war. Hilf mir ein bisschen, ich werde sie konfrontieren, aber ich möchte nett sein, wenn ich sie konfrontiere. Ich werde ihr ihr eigenes Herz zeigen, aber hilf mir dabei, ein bisschen nett zu sein. Und der Herr sagte, wenn du ehrlich bist und dir sagst, was ich dir gesagt habe, nämlich, dass ihre Bitterkeit und Unvergebenheit sie krank macht, dann werde ich dir helfen. Dann sagte er, sag ihr das, was ich dir gesagt habe, dass ihr eigenes verdrehtes Herz der Grund für ihre Krankheit ist. Und dann sag ihr, dass ich zuerst ihre unbewegliche Schulter heilen werde, um ihr zu zeigen, dass ich das tatsächlich gesagt habe. Aber dann muss sie sich um die Bitterkeit und Unvergebenheit in ihrem Herzen kümmern. Also tat ich es, ich betete für ihre Schulter und sie wurde sofort geheilt. Und dann schaute sie tatsächlich ihr eigenes Herz an. Sie fing an zu weinen und sagte, seit 16 Jahren habe ich nicht mit meinem Bruder gesprochen, weil ich so wütend auf ihn bin. Und dann nahm gleich dort in der Reihe, wo andere Menschen standen, um Gebet zu erhalten, nahm sie ihr Telefon und rief ihren Bruder an, sie weinte und bat um Vergebung. Siehst du, ihr Herz wurde ihr offenbart, und dann wurden auch ihr Magen und ihr Rücken geheilt. Wollte Jesus, dass der Mann geheilt wurde? Ja, aber Jesus wollte nicht nur, dass er geheilt wird, er wollte, dass er geheilt bleibt. Und schau, Nachdem Jesus dem Mann gezeigt hatte, dass er in seinem Herzen voller Entschuldigungen und Selbstmitleid war und eine Opfermentalität hatte, sagte Jesus Folgendes: Steh auf, nimm deine Schlafmatte und du wirst gehen. Und der Mann tat es und er war geheilt. Nun brauchte er niemanden mehr, der ihn ins Wasser setzte. Er war nicht mehr abhängig von irgendjemandem. Weißt du, was interessant ist? Jesus hat den Mann nie berührt, hochgezogen und geheilt, nie. Die Art, wie Jesus ihn heilte, war eine direkte Konfrontation seines Herzens. Überleg dir das. Es ist eigentlich ziemlich unverschämt, zu einem Krüppel zu sagen: Steh auf und geh. Ich meine, seit 38 Jahren bin ich ein Krüppel und du sagst, ich soll gehen? Bist du sarkastisch? Siehst du nicht, was los ist? Doch Jesus weigerte sich, seine Entschuldigung zu akzeptieren, dass er eine andere Person brauchen würde, um geheilt zu werden. Dieser Mann wartete auf jemand anderes, der ihn heilte, aber Jesus sagte: Nein, so funktioniert das nicht. Siehst du, wenn Jesus so nett gewesen wäre, wie wir das gerne haben wollen, dann hätte er gesagt: Oh Mann, hast du niemanden? Das tut mir so leid. Warte, ich komme zu dir runter und nehme dich erstmal in die Arme. Und während ich dich umarme, wird die Kraft Gottes in deinen Körper fließen. Ich setze jetzt die Kraft Gottes für dich frei. Ich werde dich halten und du wirst erleben, wie Leben in deine Knochen fließt. Dann werde ich dich vorsichtig von deiner Matte hochziehen und dann wird meine Kraft wieder Muskeln in deine Beine hineinbringen. Meine Salbung wird fließen und du wirst sie am ganzen Körper spüren. Aber Jesus heilte den Mann nicht auf diese Weise. Warum? Weil Jesus bei der Heilung sein Selbstmitleid und seine Opfermentalität konfrontieren musste. Die erste Frage, die Jesus gestellt hatte, konfrontierte das Herz des Mannes. Doch selbst die Art, wie er ihn heilte, konfrontierte sein Herz. Warum, sagte Jesus, steh auf und du wirst gehen. Schau, der Mann erkannte, wenn er nun nicht tatsächlich den Glauben in seinem Herzen ändert, wird er nicht geheilt werden. Überleg dir das. Normalerweise heilt man eine Person zuerst und dann steht sie auf und kann gehen. Aber Jesus sagte zu einem Krüppel: Du musst zuerst etwas tun, bevor du geheilt werden kannst. Ich meine, wie kann ein Krüppel gehen, wenn er seit 38 Jahren nicht gegangen ist? Doch genau das konfrontierte Jesus. Er sagte: Solange du ein Opfer bist, kannst du nicht geheilt werden. Darum mache jetzt einen Glaubensschritt. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit, denn das ist nur mit ein paar Versen beschrieben, konfrontierte Jesus das Herz des Mannes durch seine Frage und anschließend durch die Art, wie er ihn heilte. Wenn der Mann sich nicht verändert und seine Opfermentalität abgelegt hätte, wäre er nie geheilt worden. Er hätte dieselbe Diskussion weiterführen können, die er begonnen hatte. Und er wusste noch nicht einmal, dass dies Jesus war. Überleg dir das. Wir denken, dieser Mann wusste, dass dies der Jesus ist, der herumging und Wunder tat. Aber er hatte keine Ahnung, wer Jesus war. Das sehen wir, als ihn später die Pharisäer konfrontieren und sagten: Warum trägst du dein Bett am Sabbat? Das ist verboten durch das Gesetz. Schau in Vers 12 und 13. Welcher Mann, fragten sie ihn, wer war dieser Mann, der dir befahl, etwas an einem Sabbat zu tragen? Doch der geheilte Mann konnte ihnen keine Antwort geben, denn er wusste noch nicht, wer es war, da Jesus bereits wieder in der Menge verschwunden war. Das ist verrückt. Wenn der Mann gewusst hätte, dass es Jesus war, dann hätte er selbstverständlich auf Jesus reagiert. Aber der Mann wusste gar nicht, wer er war. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass da ein verrückter Fremder zu ihm gekommen war und ihm eine dumme Frage gestellt hatte. Und als er ihm antwortete, es gibt keine Möglichkeit, wie ich das tun kann, hatte der Mann gesagt, okay, geh. Hör zu, Jesus ist so liebevoll, so fürsorglich, so freundlich. Er wird nie aufhören, dein Herz zu konfrontieren. Weißt du, einer der größten Gefallen, den Gott uns jemals tun kann, ist, dein Herz zu konfrontieren. Ich sage euch, ich bin an einem Punkt auf meiner Reise mit Jesus gekommen, an dem ich jedes Mal, wenn mein Herz konfrontiert wird und es irre wehtut, sage, Jesus, ich bin so dankbar. Ich wusste gar nicht, dass das in mir ist. Danke, danke, danke, dass du es mir gezeigt hast. Weißt du, das ist zu meinem Gebet für alle Menschen geworden, die mit mir gehen, dass der Herr nie aufhört, ihr Herz zu konfrontieren und dass sie immer die Demut haben, darauf zu reagieren. Danach sehne ich mich so sehr. Ich bete so sehr für uns bei Brazilian Kids Care, das ist eine meiner größten Sehnsüchte, dass der Herr nie, nie aufhört, jedem Einzelnen, der eine Leitungsfunktion bei Brazilian Kids Care hat, sein Herz zu offenbaren. Und da bete ich auch ständig für mich. Jesus, bitte höre nie auf, mir zu zeigen, was in meinem Herz ist. Bitte, stelle mir Fragen, die mich zu Tode erschrecken, aber mein eigenes Herz konfrontieren. Stelle mir Fragen, die mich beleidigen und mein Herz konfrontieren. Umgib mich mit Menschen, deren Worte und Taten und deren Lebensstil mein Herz konfrontieren, wenn es konfrontiert werden muss. Wisst ihr, was Gott in unserem Team, in unserem Dienst und auch bei Brazilian Kids Care getan hat und auch im IPS? Das ist so wunderschön. Ehrlich, in den letzten Jahren hat Gott so viele Dinge getan, die ständig unsere Herzen offenbarten. Ich denke nur daran, wie sehr die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen die Herzen der Menschen konfrontiert. Aber weil wir bereit sind, uns Gott in diesen Bereich hinzugeben, sind wir zu einem Team zusammengewachsen, das in Harmonie, in Einheit, in Ehre und Respekt lebt. Es gibt so eine tiefe Einheit unter uns, das ist unglaublich. Wir hatten am Sonntag ein Meeting von Brazilian Kids Care. Hört zu, Leute, ich bin eine Person, die Meetings eigentlich nicht mag. Ich treffe mich lieber mit Jesus alleine. Ich liebe Menschen und ich mag Versammlungen, aber keine Leitertreffen. Ich möchte nicht 6 bis 7 Stunden zusammensitzen und darüber reden, was wir tun müssen und warum wir es tun und wie wir es tun. Ich will Dinge tun. Da gibt es Kinder, die leiden, ich möchte sie retten. Können wir einfach loslegen? Deshalb war mein Leitungsteam am Sonntag ziemlich nervös wegen dem Treffen. Sie sagten mir hinterher, oh, wir wussten nicht, wie du in diesem Treffen reagieren wirst, Reinhard. Denn es war ein Treffen wegen lauter technischen Dingen. Wir müssen das strukturieren, wir müssen jenes strukturieren, hier müssen wir neue Leute einstellen, lauter solche Dinge. Und ich ticke so. Hier gibt es Kinder, können wir sie retten? Also los. So sehen meine Treffen aus, 3 Minuten und dann legen wir los. Daniel mag das auch. Wir kommen gleich zum Punkt. Geht, Leute. Doch nun hatten wir dieses stundenlange Treffen und ich saß da und ich mochte das Treffen so sehr. Ich wünschte, es würde nie enden. Das war ehrlich so. Ich saß da und spürte, Mann, ich mag dieses Treffen. Auch abends konnte ich lange nicht einschlafen und weißt du, was ich erkannte? Weil wir die Fragen zugelassen hatten, die Jesus uns gestellt hatte, um unsere Herzen zu offenbaren, weil wir als Team bei Brazilian Kids Care nicht in einem Bett von Entschuldigungen liegen, weil wir alle bereit sind, dass Jesu Fragen unsere Herzen berühren dürfen und wir sie nicht bekämpfen, sind wir zu einem Team zusammengewachsen, voller Harmonie, Einheit, Liebe, Frieden, Abenteuer und wir sind geheilt. Jesus wusste, er musste zum Herzen des Mannes gehen, nicht nur durch seine Frage, sondern auch durch seine Heilung. Wenn der Mann auf die Aussage von Jesus, steh auf und geh, genauso reagiert hätte wie er auf die erste Frage, wäre er nicht geheilt worden. Es ist etwas passiert zwischen der Frage von Jesus und seiner Anweisung, steh auf und geh. Etwas ist im Herzen des Mannes passiert. Bei der Frage war er das Opfer. Bei der Anweisung erkannte er, ich kann nicht länger hier sitzen und ein Opfer sein. Als Jesus sagte, steh auf und geh, hätte er immer noch sagen können, ich habe niemanden, der mich hochzieht. Doch im Herzen des Mannes ist etwas passiert. Ich frage dich heute, bist du bereit, dein Herz zu konfrontieren? Hör zu, mein Freund, solange du eine Entschuldigung dafür hast, warum du so bist, wie du bist, wirst du dich nicht verändern. Solange du die Schuld allem anderen in die Schuhe schiebst, wenn dein Herz konfrontiert wird, wirst du dich nie verändern. Es gibt so viele Menschen, die krank herumlaufen, körperlich und krank in ihren Herzen, emotional krank, und das Herz von Jesus bricht deshalb. Doch du gehst herum und schreist, Jesus, warum kümmert dich das nicht? Jesus sagt, das tut es. Es bewegt mich so sehr, dass ich dir dein Herz zeige. Du bist kein Opfer von irgendjemand. Du kannst dich entscheiden, aufzustehen und zu gehen. Du kannst dich entscheiden, die Kraft in Anspruch zu nehmen, die Jesus dir durch das, was er am Kreuz getan hat, zur Verfügung stellt. Aber du kannst das nur tun, wenn du deine Tasche voller Entschuldigungen zurücklässt. Steh auf und lebe! Später traf der Mann Jesus noch einmal und Jesus sagte, hey, sündige nicht mehr, damit nichts Schlimmeres passiert. Jesus konfrontierte noch einmal sein Herz. 3 kurze Momente mit Jesus und jedes Mal wurde sein Herz konfrontiert. Überleg dir das. Vielleicht hast du erwartet, dass Jesus zu ihm kommt und sagt, ich bin so glücklich, dass du geheilt bist. Komm, lass uns eine Party feiern. Aber selbst am Ende der Geschichte musste Jesus das Herz des Mannes ansprechen. Hör zu, spiele nicht mit Sünde herum, denn du kannst dadurch noch an einen schlimmeren Punkt kommen. Weißt du, Sünde hat mit den Gedanken und nicht mit den Taten zu tun, immer. Jesus konfrontierte das Herz des Mannes also vor der Heilung, während der Heilung und nach der Heilung. Was für einem wundervollen Jesus dienen wir. Leute, als christlicher Leiter, der Menschen liebt und den Menschen wichtig sind, bin ich sehr betrübt darüber, dass Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren Christen sind, sich nie verändert haben. Sie leben genauso wie immer. Jesus hat so viel getan, damit jeder einzelne Christ ein überfließendes Leben führen kann. Und dennoch sitzen sie auf ihrem Bett der Entschuldigungen und warten immer noch auf einen netten Freund aus der Nachbarschaft, der sie ins Wasser bringt, obwohl Jesus bereits alles getan hat. Deshalb steh aus deinem Bett der Entschuldigungen auf. Beschuldige niemanden mehr. Sage, Jesus, ich muss wirklich erkennen, was in meinem Herzen verdreht ist, damit ich mich verändern kann. Und egal, was du auch sagst, ich habe die Kraft, dir zu gehorchen. Jesus sagte zu dem Gelähmten, geh, weil er die Kraft hatte, Jesus zu gehorchen. Mein Freund, was immer Jesus zu dir sagt, du hast bereits die Kraft, ihm zu gehorchen. Überleg dir das. Jesus hätte niemals gesagt, steh auf und geh, wenn der Mann dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Bei jedem Befehl von Jesus ist auch die Bevollmächtigung bereits freigesetzt worden. Wenn Jesus zu dir sagt, lebe in Liebe, dann hat er in dem Augenblick, in dem er das gesagt hat, auch bereits die Kraft in dir freigesetzt, tatsächlich in Liebe zu leben. In dem Moment, in dem Jesus sagt, lebe im Sieg, hat er zusammen mit dem Befehl auch die Kraft freigesetzt, dass du im Sieg leben kannst. Ich spüre gerade in meinem Geist, dass dies so viele Menschen anschauen und noch anschauen werden, die in ihrem eigenen Gefängnis leben. Und der Grund, warum du in deinem Gefängnis bist, ist, dass du nie bereit warst, die Probleme in deinem eigenen Herz anzuschauen. Wenn du in diesem Gefängnis feststeckst, wenn du auf deiner Matte liegst und keine Möglichkeit hast, um aufzustehen, wenn du im Bild gesprochen an den Rand des Deiches kriechst und hoffst, dass du hineinspringen kannst, aber du kannst es nie, wenn du Jahre damit verbracht hast, nach anderen Menschen zu suchen, die eine Antwort für deine Probleme sind, und jedes Mal, wenn du dachtest, jetzt habe ich den Durchbruch, wurde es schlimmer und du warst noch enttäuschter, dann erlaube mir heute, dir Worte von Jesus zu bringen. Sage, Jesus, ich werde nicht länger andere beschuldigen. Ich bin bereit zu sehen, was in meinem Herz los ist. Ich möchte wissen, was in meinem Herzen ist, das mich in diesem verkrüppelten Zustand hält. Sprich mit mir, zeig mir mein Herz. Und dann sag mir, was ich tun soll. Und wenn du das tust, werde ich sofort im Glauben aufstehen und gehorchen. Du wirst sehen, wenn du Jesus im Glauben gehorchst, wird die Kraft in dem Moment freigesetzt, in dem du gehorcht hast. Warte nicht, bis du die Kraft spürst, bevor du kraftvoll handelst. Wenn du im Glauben handelst, wird das die Kraft freisetzen. Du musst nicht auf die Freisetzung der Kraft warten, um im Glauben handeln zu können. Wir müssen dieses Prinzip verstehen. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr für diese genialen Menschen. Danke, dass du all diese Menschen, die dieses Live anschauen, liebst. Ich danke dir, dass sie dir wichtig genug sind und du sie so sehr liebst, dass du ihre Herzen konfrontierst. Heiliger Geist, bitte offenbare jedem, der das anschaut, sein eigenes Herz. Stelle uns Fragen, die unser Herz offenbaren. Bitte lass uns durch Umstände gehen, die unser Herz offenbaren. Herr, wir bitten dich sogar, dass du Situationen arrangierst, die unsere Herzen offenbaren. Und Herr, möge jeder, der das anschaut, aufhören, ein Opfer zu sein und Entschuldigungen zu finden, wenn sein Herz offenbar wird. Und Herr, dann bitten wir, dass du zu diesen Menschen sprichst. Gib ihnen einfache Anweisungen, was sie tun sollen. Und erinnere sie durch deinen Heiligen Geist daran, dass ihr Gehorsam die Kraft freisetzt, um deinen Anweisungen tatsächlich zu gehorchen. Erwecke ein Volk, das Schritte im Gehorsam tut, anstatt darauf zu warten, dass sie die Kraft spüren, um das zu tun, was du gesagt hast, bevor sie es tun. Denn die Kraft kommt mit dem Gehorsam. Heiliger Geist, ich danke dir für dein wunderbares Werk. Ich danke dir, dass viele Menschen verwandelt werden und sie werden aufstehen, um im Sieg zu leben. Wir verherrlichen deinen wunderbaren Namen. Leute, wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuhören.